Herr Gies ist ein Blitzgast, er hat nur 15 Minuten Zeit, deswegen müssen wir unterbrechen. Herr Gysi, im Vorlauf dieser Veranstaltung gab es ein paar Leute, die haben gesagt, wenn Sie Gysi einladen, dann kommen wir nicht. Jetzt sehen Sie das Ergebnis, ein leerer Saal. Also ich finde, dass wir in Europa und in Deutschland diejenigen, die zu mir nicht kommen, auch vergessen können. Also ich muss mal einfach erwähnen, ja. Also ich möchte mich herzlich für Ihre Einladung bedanken. Ich muss danach in der Friedhofskapelle Rahnsdorf sprechen. Sie sehen, die Termine sind sehr unterschiedlich und ich muss aufpassen, dass ich die Reden nicht vertausche. Ne? Das ist mir bei meinem ersten Wahlkampf 1990 so ergangen. Da sollte ich in einer Kindertagesstätte sprechen, war auch darauf vorbereitet, alle Erzieherinnen, und kam in ein Pflegeheim. Und dann musste ich doch auf dem Flur umstellen, meine Rede, ja, auf die pflegebedürftigen Menschen. Apropos ein gewaltiges Thema in unserer Gesellschaft. Und ich möchte übrigens, dass der Begriff Frauenberuf endlich mal überwunden wird, weil Frauenberuf heißt übersetzt nur schlecht bezahlt. Deshalb gehen wir Männer ja auch nicht hin. So einfach ist es. Aber ich soll ja hier sprechen zu folgender These. Ich bin nicht gegen Profite, aber gegen die Haltung, die sagt, Profite sonst nichts. Also ich beginne mal mit dem ersten Teil, der ist ja auch ein bisschen leichter. Wenn ich Profit mit Gewinn übersetze und ich bin gegen jeden Gewinn, mache ich die Wirtschaft natürlich tot. Also es wird ja keiner Bäckermeister, backt ständig Kuchen, Brötchen, Brot und verdient gar nichts. Das geht nicht. Das heißt, er muss ja einen gewissen Gewinn haben. Die Frage ist immer, ob das Ganze angemessen ist. Und wenn man dann mal kurze Zeit Senator für Wirtschaft war, weiß man auch, wie da die Interessenlage aussieht. Ich zitiere Ihnen mal etwas, was Sie wundern wird. Unternehmerisches Handeln und Gewinninteressen sind wichtige Voraussetzungen für Innovation und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Wissen Sie, von wem das ist? Das ist aus dem Programm der PDS. Und so ähnlich klingt es bei der Linken auch. Wir werden da gelegentlich etwas falsch eingeschätzt, sind aber auch schuld daran, dass wir falsch eingeschätzt werden. Das macht aber nichts. Was wir in Wirklichkeit brauchen, ist eine innovationsorientierte Wirtschaft. Ich habe ja mehrere Erfahrungen in meinem Leben gemacht. Eine war der Staatssozialismus. Abgesehen von seinen Mängeln bei Demokratie und Freiheit und Emanzipation und überhaupt in der Politik, muss man natürlich auch die Mängel in der Wirtschaft sehen. Die Produktivität lag immer um 40% hinter der Produktivität in den alten Bundesländern oder in der alten Bundesrepublik. Und man muss auch wissen, dass es immer eine Mangelwirtschaft insofern war, dass es immer schwer war, bestimmte Dienstleistungen zu bekommen und bestimmte Waren, mal abgesehen von Reisefreiheit und all diesen Dingen. Und das hing auch mit der Wirtschaftsstruktur zusammen. Meine Schlussfolgerung daraus ist folgende, und die kann ich Ihnen ganz einfach zusammenfassen. Erstens, die öffentliche Daseinsvorsorge muss immer in öffentlicher Hand und öffentlicher Verantwortung sein. Ein Krankenhaus soll nicht marktwirtschaftlich organisiert sein. Es soll sich nicht in erster Linie rechnen, sondern in erster Linie für Gesundheit sorgen. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Dasselbe muss für Kunst und Kultur gelten. Wir haben auch in Kunst und Kultur eine soziale Ausgrenzung. Und das geht nicht. Jeder Mensch in unserer Gesellschaft muss den gleichen Zugang zu Kunst und Kultur haben. Und was genauso wichtig ist, jeder Mensch in unserer Gesellschaft muss den gleichen Zugang zur Bildung haben. Und Sie wissen, dass wir davon meilenweit entfernt sind. Wer Kinder zu früh in der Schule trennt, grenzt nur sozial aus. Das muss endlich überwunden werden. Also die öffentliche Daseinsvorsorge bitte in öffentlichem Eigentum, in öffentlicher Verantwortung. Aber ansonsten habe ich nichts gegen Privatwirtschaft, ich habe auch nichts gegen privates Eigentum, übrigens auch nichts gegen Miteigentum. Auch Genossenschaften kann man fördern. In Deutschland gelten Genossenschaften als etwas Sozialistisches. Ich weiß gar nicht, wer darauf gekommen ist. Deshalb werden sie nicht gefördert. Das sieht zum Beispiel in Holland und in Frankreich ganz anders aus. Die haben dazu ein ganz anderes Verhältnis. Bei Genossenschaften zum Beispiel in der Landwirtschaft, Blick Osten statt Westen, aber auch in der Fischerei, im Blumenwesen etc. durchaus Sinn machen. In anderen Bereichen wieder nicht. Also braucht man dort Möglichkeiten zur Innovation. Nun gibt es aber Antikapitalisten, zum Beispiel mich. Aber es gibt auch andere Antikapitalisten, das sind die Konzernchefs. Das wissen die bloß nicht. Das hängt davon ab, was man unter Kapitalismus versteht. Wenn man unter Kapitalismus freie Marktwirtschaft versteht, dann sind die Konzernchefs Gegner der freien Marktwirtschaft, denn sie streben ein Monopol an. Ein Monopol ist immer das Ende der freien Marktwirtschaft. Insofern sind sie antikapitalistisch, ohne es zu wissen. Es wird doch Zeit, dass Ihnen das mal einer erklärt, nicht wahr? Und ich gebe mir Mühe, Ihnen was zu erklären. Ich habe gedacht, man kriegt hier ein Wasser. Na schön. Macht ja nichts. Mit anderen Worten, die Konzernchefs streben immer etwas an, wo man nach dem Zweiten Weltkrieg erkannt hat, das ist sehr nett. Das so direkt funktioniert. Das ist ja Wodka. Nein, ist wirklich Wasser. Das ist wirklich Wasser. Also mit anderen Worten, die Konzernchefs streben etwas an, wo man nach dem Zweiten Weltkrieg begriffen hat, dass das nicht geht. Deshalb haben wir eine Monopolkommission, deshalb haben wir ein Kartellamt etc. Das heißt, mit dem Ziel, Monopole zu verhindern. Aber schon Karl Marx, ich hoffe, der Name ist Ihnen ein Begriff, hat in seinem Kapital entdeckt, also in seiner Schrift das Kapital entdeckt, dass es immer eine Tendenz zur Monopolisierung gibt. Und wenn die Politik nicht das Primat hat, wenn sie nicht reguliert, wenn sie nicht eingreifen kann, dann werden Monopolwirtschaften entstehen, die allerdings dann das Ende des Marktes sind, damit auch das Ende von Qualitätssteigerung, Leistungsdruck etc. Und Sie müssen mich mal überlegen, wie wir Intelligenz verschenken, wenn ich an die Autokonzerne denke. Die hätten ja den Ingenieuren den Auftrag geben können, ein Auto für die Zukunft zu entwickeln. Stattdessen haben sie den Auftrag gegeben, eine Software zu entwickeln, die so genial schummelt, dass es keiner merkt. So kann man Zeit verplempern, kann ich nur sagen. Und deshalb sind die Konzerne ein gewaltiges Problem. Und die großen Banken sind auch ein gewaltiges Problem, weil sie ebenfalls zu mächtig sind. Die Kanzlerin und alle haben mir erklärt, es gibt keine andere Möglichkeit, als sie zu retten. Das ist der Unterschied zum Bäckermeister. Da kommt ja Frau Merkel nicht vorbei und sagt, wie hoch sind Ihre Schulden, übernehmen wir selbstverständlich, sondern den lässt sie in die Insolvenz laufen. Aber nicht die Deutsche Bank, nicht die Commerzbank. Und dass dann der Gesetzgeber Regeln schafft, wonach sie keine Steuern zu bezahlen haben, selbst wenn sie große Gewinne machen, das steht mir jetzt bis hier. Wenn wir sie schon retten, dann müssen wir aber auch an den Gewinnen beteiligt sein, nämlich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, deren Geld ja dafür verwendet worden ist. Trotzdem ist es eine wirklich interessante Frage, was es denn noch geben muss, außer dem Profit. Philosophisch bin ich ja ein Materialist und Materialismus hat viele Bestandteile, die man nicht alle teilen muss und vielleicht auch nicht alle kämpferisch verteidigen sollte. Aber eines dieser Elemente, die ich für wichtig halte, betrifft den Menschen. Und dieser Punkt ist für Sie und Ihre Fragestellung interessant. Er besagt, der Mensch hat Bedürfnisse. Und weil es zu einem Menschen quasi natürlich dazugehört, diese Bedürfnisse zu haben, muss der menschliche Geist uns nicht zur Askese zwingen. Im Gegenteil, die Befriedigung unserer Bedürfnisse ist grundsätzlich legitim. Grundsätzlich deshalb, weil sie wird dann illegitim, wenn ich mit meiner Bedürfnisbefriedigung Interessen anderer verletze. Das ist dann, wo das Recht einsetzt oder zumindest einsetzen soll. Und hier muss man sich dann von der Profitgier abgrenzen. Profite und sonst nichts, das heißt, der reichste Kapitalist kennt nichts anderes außer Profiten. Und schon das stimmt nicht. Der ist mal krank, der ist mal verliebt, der ist mal ohne Gegenliebe verliebt, ohne es natürlich zu merken, wegen des Geldes. Dann ist er mit Gegenliebe verliebt, das merkt er auch nicht, auch wieder wegen des Geldes. Wie dem auch sei, er hat also auch noch ganz andere Bedürfnisse. Und das wird immer vergessen. Und wenn man in einem bestimmten Alter ist, in dem sie noch nicht sind, weiß man, welche Bedürfnisse man leichtfertig nicht befriedigt hat. Das große Problem für Menschen, die in der ersten Reihe der Politik stehen, besteht darin, dass sie sich zu wichtig nehmen. Mich eingeschlossen. Und wenn man sich zu wichtig nimmt, dann vernachlässigt man Familie und Freundschaften und alles andere, weil es ja keinen Termin gibt, den man auslassen darf. Und das bezahlst du eines Tages, wenn man immer sagt, das hat seinen Preis, ja, das hat letztlich einen hohen Preis. Und wenn ich in den letzten 20 Jahren ein Viertel der Termine gestrichen hätte, Sie hätten es nicht gemerkt, andere hätten es auch nicht gemerkt, und ich hätte andere Beziehungen ganz anders pflegen können, als ich es gemacht habe. Und ich sage das nur, um die neuen Leute in der ersten Reihe zu warnen, nicht die gleichen Fehler zu begehen. Ich finde immer, die Jugend darf nicht die Fehler begehen, die wir Alten begangen haben. Sie müssen neue Fehler begehen. Ich finde, wir Alten haben den Anspruch bei der Jugend auf neue Fehler. Und das finde ich wichtig. Aber es gibt noch viel schlimmere Wirkungen durch die Jagd nach Profit. Die schlimmsten Kriege sind durch die Jagd nach Profit ausgebrochen worden. Was wollte Deutschland im Ersten und im Zweiten Weltkrieg? Eine Neuaufteilung der Welt, weil man zu wenig Kolonien hatte. Das wiederum lag daran, dass wir schlechte Revolutionärinnen und Revolutionäre sind. Die Franzosen hatten ihre Revolution 1789, wir dödelten hinterher 1848 und dann gelang sie nicht. Wir bekamen keinen Nationalstaat. Deshalb sahen wir bei den Kolonien so alt aus. Die Briten hatten riesige Kolonien, die Franzosen, die Spanier, die Portugiesen, die Holländer, die Belgier und die Deutschen hatten 5 kleine Teilchen von Afrika. Heute können wir froh sein, wir müssen uns weniger entschuldigen als die anderen. Aber die damals Herrschenden sahen das gänzlich anders und sagen, die anderen haben ja ganz billige auszubeutende Arbeitskräfte. Sie haben den direkten Zugriff auf Rohstoffe und Deutschland nicht. Und deshalb, um mehr Profit zu machen, 2 Weltkriege mit dem Ziel der Neuaufteilung der Welt. Ich kann nur davor warnen. Und ich sage Ihnen auch, die EU war noch nie in einem so desolaten Zustand wie heute. Ich glaube, der Bundestag war auch noch nie in einem so desolaten Zustand wie heute, wenn ich daran denke, dass da die AfD sitzt. Das erste Mal seit 1949 eine offen rassistische, nationalistische Partei im Bundestag. Das sollte uns alle nachdenklich machen, kann ich nur sagen. Ich kann natürlich auch das Beispiel der Ölkriege und anderes nehmen. Das ist alles nicht das Problem. Die Frage ist dann nur, wie kann man denn überhaupt das verändern? Wie kann man das anders regulieren? Wenn nun mal das Bestreben nach Profit so groß ist, ich sage nochmal, ohne Profit geht es nicht, aber wie kann man ein anderes Maß herstellen? Also ich denke, um wieder bei meiner Zukunftswirtschaft zu bleiben, wir brauchen keine großen Konzerne und Banken, die immer nach einem Monopol streben. Wenn wir nur kleine und mittelständische Unternehmen haben und Genossenschaften haben und die öffentliche Daseinsvorsorge in staatlicher Verantwortung oder staatlichem Eigentum steht, dann haben wir eine andere Wirtschaftsordnung, die vielleicht für deutlich mehr Gerechtigkeit in Deutschland, in Europa und weltweit suchen kann. Ich sage Ihnen, was die Konzernchefs gemacht haben. Sie haben eine Weltwirtschaft begründet und sie haben Folgendes gewusst. Sie haben gewusst, dass es keine demokratisch legitimierte, funktionierende Weltpolitik gibt. Weder durch G7, noch durch G8, noch durch G20, noch durch UNO. Das wussten Sie. Das wollten Sie auch so. Aber eine Sache haben Sie nicht beachtet. Eine. Sie haben die ganze Menschheit miteinander vernetzt. Ein großer Konzern hat Beschäftigte in Afrika, in Australien, in Asien, in Nordamerika, in Südamerika, in Mittelamerika, in Europa. Überall. Und dadurch haben sie etwas erreicht, was sie nicht wollten. Die soziale Frage ist plötzlich keine nationale Frage mehr, sondern eine Frage der Menschheit. Und darauf ist niemand vorbereitet. Die Handwerkelei können Sie doch vergessen. Und das einzige Prinzip Abschottung können Sie vergessen. Man kann nicht alles internationalisieren, alles zusammenführen, das Handy weltweit verteilen. Wir haben doch in Europa so gelebt, wie wir in Europa gelebt haben, weil viele Menschen in Afrika gar nicht wussten, wie wir leben. Nun wissen sie es aber durchs Handy und stellen komische Fragen an uns, auf die wir keine Antworten haben. Ich kenne keine einzige Regierung, die Antworten hat. Es gibt nur einen Weg, die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren. Das ist die wirksame und schnelle Bekämpfung der Fluchtursachen. Es gibt keinen anderen Weg. Und wir in Berlin sind sowieso leicht mauergeschädigt und sollten darüber gar nicht nachdenken. Aber trotzdem, wie ist denn das Verhältnis von Politik und Wirtschaft? Also wirtschaftliche Macht übersetzt sich ins Politische. Ich sage mal, Macht der Lobbygruppen, Parteienfinanzierung. Wissen Sie, was zum Beispiel in unserem Parteienfinanzierungsgesetz drinsteht, hat die FDP natürlich durchgesetzt, finde ich geradezu abenteuerlich. Je höher die Spenden, die du bekommst, desto höher ist auch das staatliche Geld, das du bekommst. Also wenn du von der Deutschen Bank eine Million spendiert kriegst, kriegst du auch mehr vom Staat. Da wir aus welchen Gründen auch immer von der Deutschen Bank gar nichts bekommen, heißt das, dass wir weniger auch vom deutschen Staat bekommen. Also, dass du das an Mitgliedsbeiträge bindest und an Stimmen, das hat eine gewisse Logik. Aber es zu binden an die Höhe der Spenden, auch noch an der Wirtschaft, finde ich schon abenteuerlich. Aber das ist es natürlich nicht im Kern. Im Kern ist es, dass sie die Konzerne immer eine andere Zahl von Arbeitsplätzen haben. Verstehen Sie, auch wenn ich da säße, grundehrlich bin, keinen Euro annehme, nichts, und die sagen, ja, na gut, dann ziehen wir um und vernichten hier 25.000 Arbeitsplätze. Dann muss ich auch schlucken. Ich kann nicht zu den Geschäften gehen und sagen, ja, aber ich bin prinzipiell, ihr seid zwar eure Jobs los und so. Also es geht nicht. Das ist schwierig und deshalb musst du Wirtschaftsstrukturen verändern, wenn du wieder ein Primat der Politik willst. Und ich will ein Primat der Politik. Und ich nenne Ihnen einen Grund, der zwingend ist. Wir haben weltweit eine Landwirtschaft, die die Menschheit zweimal ernähren könnte. Trotzdem sterben jedes Jahr 18 Millionen Menschen, darunter auch viele Millionen Kinder, an Hunger. Warum? Zum Beispiel, weil es Saatgutkonzerne gibt, die das Saatgut so genmanipulieren, dass die Bäuerinnen und Bauern es nicht vervielfältigen können. Wenn ich jetzt der Boss in der Politik wäre und mir säße so ein Boss aus der Wirtschaft gegenüber, würde ich sagen, verstehe Sie sehr gut, Sie wollen ja das Saatgut jedes Jahr verkaufen, deshalb machen Sie das. Die Hungertoten interessieren Sie nicht und Sie finden ja auch, dass Sie das nichts angeht, aber mich interessieren Sie und mich gehen Sie was an und deshalb muss ich es verbieten und Punkt. Wenn die Politik diese Kraft nicht hat, dann ist sie überflüssig. Es gibt noch etwas, was für das Primat der Politik spricht. Sie können einigermaßen demokratisch den Bundestag wählen, den Vorstand der Deutschen Bank nicht. Wieso ist der mächtiger als die Kanzlerin? Wieso entscheidet der, was die Kanzlerin macht und nicht die Kanzlerin, was die machen? Das müssen wir wieder drehen. Unsere Kanzlerin hat übrigens 3 Vorteile und 2 Nachteile. Ich sage Ihnen die Vorteile. Ihr zufälliges Lächeln, das dürfen Sie nicht unterschätzen. Dann ist sie für eine Kanzlerin erstaunlich wenig eitel und sie ist materiell überhaupt nicht interessiert. Das sind wirklich ihre Stärken. Und ihre Schwäche ist, sie hat weder eine Vision für Deutschland noch für Europa. Sie verwaltet das nur. Das ist zu wenig. Wir brauchen eine Vision für dieses Land und für diesen Kontinent. Oh je. Mit anderen Worten, wir müssen, das liegt auch in Ihrem Interesse, unbedingt Wirtschaftsstrukturen verändern, aber nie den Fehler des Staatssozialismus begehen, nie ein reines Staatseigentum einführen, weil das zu einem wirtschaftlichen Verfall führt. Aber ein Monopol ist sowas Ähnliches wie rein staatliches Eigentum. Es ist rein privat, aber hat auch keine Konkurrenz. Und alle Sachen funktionieren nicht mehr, die übrigens durch den Markt funktionieren soll. Und dass man den Begriff soziale Marktwirtschaft erfunden hat, was weniger nach keynesianisch war, das war vielmehr nach Ford ausgerichtet, weil Ford ja gesagt hat, wozu stellt er Autos her, wenn die Leute es sich nicht leisten können, die Autos zu kaufen. Also der hat mal entdeckt, dass da ein Zusammenhang besteht. Und da hat man sich damals entschlossen, die Bundesrepublik so zu organisieren, dass die Löhne immer so wachsen, wie auch die Produktivität wächst. Und die Renten wiederum so wachsen, wie die Löhne wachsen. Und davon sind wir jetzt meilenweit entfernt. Dahin müssen wir aber wieder zurückkehren, weil, wenn ich mit ganz Reichen spreche, werde ich Ihnen sagen, was die Schwierigkeit ist. Wenn ich sage, dass die Verteilung bei uns ungerecht ist, geht zu dem Ohr rein und da wieder raus, kannst du dir schenken, interessiert die nicht. Also ich versuche mir immer zu überlegen, wie komme ich an die Interessen meines Gegenübers ran? Und dann sage ich, Sie wissen doch, dass Sie Ihre Enkelkinder gefährden. Und dann gucken die mich an, dann sage ich, werde es Ihnen noch erklären. In den letzten 5 Jahren hat die finanziell untere Hälfte der Menschheit, die inzwischen genauso viel besitzt, das sind 3,6 Milliarden Menschen wie die reichsten 8, die haben das gleiche Eigentum, aber das Entscheidende ist, in den letzten 5 Jahren haben sie 41% ihres Vermögens verloren. Verstehen Sie, es sind nicht 3% hinzugekommen. Und genau so in unserer Gesellschaft auf höherem Niveau. Die finanziell untere Hälfte der Menschen in unserer Bevölkerung hatte mal 1998 einen Anteil am Gesamtvermögen von 2,9%, jetzt von 1%. In 10 Jahren eben von 0,5%. Wenn die Schiene nicht verändert wird, sage ich Ihnen, fliegt uns das Ganze um die Ohren. Und das muss gar nicht nach links gehen. Das kann auch ganz nach rechts gehen. Und das ist die Gefahr. Darauf will ich Sie hinweisen. Um wenigstens einen Teil dafür zu gewinnen, dass wir gerechtere Verhältnisse brauchen, wenn wir denn wirklich einigermaßen gut leben wollen. Wenn die Kanzlerin Merkel immer sagt, wir leben gut, dann meint sie sich und mich, aber das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Was sagen dazu die prekär Beschäftigten? Was sagen diejenigen, die im größten Niedriglohnsektor Europas in Deutschland arbeiten? Was sagen die, die 4 Jobs haben müssen, um überhaupt einigermaßen über die Runden zu kommen? Man darf den Teil der Gesellschaft, den man als Kanzlerin oder Kanzler nicht sieht, nie vergessen. Und man muss übrigens dafür sorgen, ihn auch mal zu sehen. Ich würde ja die Zuständigkeiten anders organisieren, muss ich Ihnen sagen. Ich würde zum Beispiel sagen, jede Bundesministerin, jeder Bundesminister soll zuständig sein für eine Justizvollzugsanstalt. Für eine. Einmal im Vierteljahr musste dahin und die ganz andere Welt sehen. Als ich hier Senator war für Wirtschaft, war ich es auch für Arbeit, mithin auch zuständig für Jobcenter, Arbeitslosigkeit und auch für Frauen. War übrigens die Zeit, wo es den Frauen in Berlin am besten ging. Ja, also, war ja nur ein halbes Jahr. Aber in Wirklichkeit war ich damit auch zuständig für Frauenhäuser. Da siehst du zusammengeschlagene Frauen und Kinder. Und als Wirtschaftssenator habe ich ständig gefrühstückt und zu Abend gegessen mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Aber die Zuständigkeit ist wichtig. Wenn du nur die eine Seite siehst und hörst, wirst du auch selbst immer einseitiger. Lass mich noch etwas sagen zum Schluss. Hat mit dem Thema nichts zu tun, aber ich bin ja Politiker. Und wir beantworten ja nicht Fragen, sondern erzählen das, was wir erzählen wollen. Außerdem bin ich Generalist, da kann ich Ihnen eine schöne kleine Geschichte erzählen. Ich war mal bei Jauch Sonntagabend und dann entschuldigte er sich vorab, bevor die Aufzeichnung begann, oder nicht Aufzeichnung, ist ja live, die Übertragung begann bei den Leuten und sagte, ja, entschuldigen Sie, Sie haben ganz andere Namen gelesen, aber wir hatten ja auch das Thema X und wir haben vollständig gewechselt aus den und den Gründen auf das Thema Y. Und deshalb mussten wir ganz neue Leute einladen. Da sagte einer, wieso, der Gysi war doch auch vorher eingeladen. Nein, sagte er, bei Gysi spielt das Thema noch keine Rolle. Und ich fand das gar nicht abwertend, aber wie dem auch sei. Jetzt erzähle ich Ihnen was anderes und ich bitte Sie, darüber nachzudenken. Vor 500 Jahren hatten wir eine Reformation. Was war die Reformation? Die Reformation war die Antwort auf eine überzogene absolutistische Macht der katholischen Kirche. Und immer wenn du eine solche Monopolmacht hast, das ist ja genau das Gegenteil von Demokratie, eine Monopolmacht hast, missbrauchst du sie. Und dann fing sie an, die Unschuld über Ablasshandel zu verkaufen etc. Und dann gibt es immer aus den eigenen Reihen eine Gegenbewegung. Das war die Reformation mit Luther und vielen anderen. Die wollten übrigens gar nicht die Abspaltung von der katholischen Kirche, die ist nur dabei herausgekommen. Eigentlich wollten sie die katholische Kirche reformieren. Und dann übertreiben auch Reformatoren. Immer übertreiben sie. Jede revolutionäre Bewegung übertreibt. Weil sie ja so davon überzeugt ist, Recht zu haben, im Vergleich zu den anderen so viel moralischer zu sein, dass sie dann wieder zur Übertreibung neigt. Und dann gab es die Gegenreformation. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, wir haben jetzt die Globalisierung erlebt. Wir haben das Entstehen einer Weltwirtschaft erlebt. Die Konzerne wussten viel, sie wussten nur nicht, dass daraus eine soziale Menschheitsfrage wird, worauf sie keine Antwort haben. Und jetzt erleben wir die Gegenreformation. Das ist Trump. Der sagt, zurück zum nationalen Egoismus. Das ist die polnische Regierung. Das ist die ungarische Regierung. Das haben wir auch in Skandinavien. Das haben wir durch die rechten Parteien in Holland, in Frankreich und in Deutschland. Überall ist der Wunsch, die Geschichte um 60, 70 Jahre zurückzudrehen. Das hat noch nie funktioniert. Rückschläge gibt es. Aber wirklich Geschichte zurückzudrehen hat nicht funktioniert. Aber auf diesem Weg kann viel Schaden angerichtet werden. Und deshalb möchte ich diejenigen, die im heutigen Sinne für die Reformation sind und nicht für die Gegenreformation sind, dass die sich zusammenschließen. Von meinetwegen sogar CSU und Linke müssten einmal darüber reden, was man tun kann, um das Interesse AfD zu wählen abzubauen. Danach können sie sich ja wieder streiten wie die Kesselflicker. Aber erst mal das. Und lassen Sie mich als Letztes Folgendes sagen. Die Europäische Union ist in einem katastrophalen Zustand, hat übrigens auch was mit Profiten zu tun. Katastrophal. Sie ist unsolidarisch, unsozial, undemokratisch, intransparent, bürokratisch. Nun wollen Sie auch noch eine Armee schaffen. Nur Ohrfeigen, links und rechts. Und nun sage ich Ihnen ganz kurz, wieso wir sie retten müssen. Gründlich reformieren, aber retten. Die alten Nationalstaaten, abgesehen davon, dass ich im Unterschied zur AfD nicht zum Deutschen Reich zurück will, wirklich nicht, ich nicht vor. Ich verstehe, dass die Leute jetzt wieder mehr Tradition pflegen wollen, einen anderen Heimatbegriff haben. Da muss auch die Linke Zugeständnisse machen. Das ist okay. Und wenn Sie das wünschen, sollen Sie in Tracht laufen. Stört mich alles nicht. Wunderbar. Immer alle nach Ihren Bedürfnissen. Und da muss man auch wirklich tolerant sein. Aber nicht zurück zum Deutschen Reich. Wirklich, wirklich, beim besten Willen nicht. Und dann sage ich Ihnen Folgendes. Also, die alten Nationalstaaten hätten ökonomisch im Verhältnis zu China und den USA überhaupt kein Gewicht. Ich meine, China macht die neue Seidenstraße mit einer Investitionsvolumen von 900 Milliarden Dollar. Da können uns bloß die Ohren wackeln, kann ich nur sagen. Ja? Als EU sind wir ein Faktor. Weltpolitisch, die alten Nationalstaaten spielen keine Rolle. Welche Rolle soll denn Luxemburg im Nahostkonflikt spielen? Kann man alles vergessen. Nur als Europäische Union sind wir da was wert. Dann gibt es eine europäische Wirtschaft. Die ist durch den Nationalstaat überhaupt nicht zu regulieren. Wenn wir zurückkehren zum Nationalstaat, werden wir noch machtloser gegenüber der Wirtschaft. Es fällt ja der EU schon schwer, aber als Nationalstaat haben wir da gar keine Chancen. Dann gab es den deutschen Sonderweg, weil wir eben zu spät kamen, der Wunsch nach Neuaufteilung und zwei Weltkriegen gescheitert. Das beste Mittel dagegen ist, dass wir international integriert bleiben, auch in der EU, und nicht zum alten Nationalstaat zurückkehren. Und dann gibt es die Jugend. Die Jugend ist europäisch. Die meisten jungen Leute, auch hier im Saal, sprechen ganz gut Englisch. Sie studieren mal in diesem Land, mal in jenem. Sie machen da ein Praktikum, dort ein Praktikum. Sie arbeiten hier, sie arbeiten dort. Sie erschließen sich den ganzen Kontinent. Wenn wir ihnen sagen, zurück zum alten Nationalstaat mit Grenzbaum und Pass, dann denken sie doch, wir haben eine Meise. Und was noch schlimmer ist, dann gibt es irgendeine Störung im Verhältnis Frankreich-Deutschland, dann führen die oder wir die Visumspflicht wieder ein. Dann müssen sie 3 Monate, bevor sie nach Paris fahren können, in die Botschaft gehen, 2 Stunden warten, den Antrag abgeben, nach 3 Wochen wieder hingehen, 3 Stunden warten, das Visum sich abholen, teure Gebühren bezahlen, dann dürfen sie einmal nach Paris fahren und dann wieder zurück. Nein, die Alten sind verpflichtet, für die Jugend Europa zu retten. Das ist das Entscheidende. Und mein letzter Hinweis, es gab noch nie einen Krieg zwischen 2 Mitgliedsländern der Europäischen Union, während die gesamte vorhergehende Geschichte Europas durch diese Kriege gekennzeichnet werden. Ich möchte dahin nicht zurück. Und ich finde, Sie haben auch keinen Krieg verdient. Und deshalb müssen wir hier andere Wege finden. Lassen Sie mich zu meiner Partei noch etwas Löbliches sagen, ganz am Schluss. Wir können alles. Es gibt 3 Ausnahmen. Wir können nicht umgehen mit Niederlagen. Wir können nicht umgehen mit Erfolgen. Und wir können schon gar nicht mit einer Situation umgehen, wo wir nicht wissen, ob es eine Niederlage oder ein Erfolg war. Dankeschön.